1993. Lichtermeer auf dem Heldenplatz. Die größte Demonstration der Zweiten Republik richtet sich gegen das Volksbegehren Österreich zuerst der Freiheitlichen Partei, das die Rechte von Ausländern massiv einschränken will. An die 300.000 Österreicher und Österreicherinnen demonstrieren mit Fackeln und Kerzen für Toleranz und Solidarität.